Derjenige, der dir den Koran verpflichtend gemacht hat, wird dich sicher zu einem Ort der Wiederkehr zurückkehren lassen. Sag, mein Herr weiß besser, wer die Rechtleitung bringt und wer sich in deutlichem Irrtum befindet.